Möglicherweise haben sie von Leuten gehört, die ihr Leben von Grund auf verändert haben, als die Kacke echt am Dampfen war. Als sie beim Abtasten einen Knoten fanden, ihnen der Strom abgestellt wurde oder sie kurz davor waren, mit einem Fremden zu schlafen, um so ihre Drogen zahlen zu können, wachten sie plötzlich auf. Völlig verwandelt. Doch sie müssen ja nicht unbedingt den Tiefpunkt abwarten, um endlich aus ihrem Loch herauszukriechen. Sie müssen einfach eine Entscheidung treffen. Und das geht jetzt sofort. Ein tolles Zitat der Schriftstellerin Anais Nin lautet: Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzlicher wurde als das Risiko zu blühen. So war es für mich. Und so ist es, glaube ich, für die meisten Menschen. Meine Reise war ein immer noch andauernder Prozess, der damit begann, dass ich mich entschied, ernsthaft etwas zu verändern. Egal, was ich dafür tun musste. All meine vorherigen Versuche waren fehlgeschlagen. Zum Beispiel meine Überlegungen, immer und immer wieder mit meinen genauso abgebrannten Freunden und meinem Therapeuten durchzuquatschen. Oder mir den Arsch abzuarbeiten. Oder ein Bier trinken zu gehen und darauf zu hoffen, dass sich der ganze Mist von allein auflösen würde. Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich alles getan hätte, um voranzukommen. Es fühlte sich so an, als wollte mich das Universum auf Herz und Nieren prüfen, wie ernst es mir wirklich war. Ich besuchte Motivationsseminare, bei denen ich ein Namensschild tragen und mich mit der Person neben mir abklatschen musste, während ich rief: Du bist großartig und ich auch! Ich prügelte mit einem Baseballschläger auf ein Kissen ein und schrie, als stünde ich in Flammen. Ich nahm Kontakt zu meinem Geistführer auf und an einer Gruppenzeremonie teil, bei der ich mich selbst heiratete. Ich schrieb einen Liebesbrief an meine Gebärmutter, las jedes Selbsthilfebuch unter der Sonne und gab abartig viel Geld für Coaches aus. Kohle, die ich gar nicht hatte. Kurz gesagt, ich tat alles. Wenn Sie neu in der Selbsthilfewelt sind, hoffe ich, dass dieses Buch Sie in einige der Grundkonzepte einführen wird, die mein Leben total verändert haben. Ich wünsche mir, dass Sie ebenfalls einen Durchbruch erleben können, möglichst ohne zwischendurch schreiend weglaufen zu wollen. Wenn Sie Ihre Zehen schon in den Selbsthilfeteich getaucht haben, hoffe ich, dass Ihnen mein Buch neue Erkenntnisse mit auf den Weg gibt. Solche, die es Ihnen ermöglichen, tatsächlich etwas zu verändern und handfeste Ergebnisse zu erzielen. Ich will, dass Sie eines Tages aufwachen und ungläubig in Freudentränen ausbrechen, weil Sie endlich Sie selbst sein dürfen. Wenn ich auch nur einen Menschen davor bewahren kann, sich mit seinem inneren Kind zum Spielen verabreden zu müssen, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Als ich anfing, an mir selbst zu arbeiten, war es mein erklärtes Ziel, Geld zu verdienen. Ich hatte keine Ahnung, wie man sich ein regelmäßiges Einkommen verschaffte. Ich fand es ja schon befremdlich, diesen Wunsch überhaupt zuzugeben. Ich war Schriftstellerin und Musikerin und hielt es für ausreichend. Und ja, auch für recht nobel, vielen Dank, mich auf die Kunst zu konzentrieren und die Finanzen sich selbst zu überlassen. Das ging natürlich nach hinten und vorne nicht auf. Aber ich erlebte so viele Leute, die ihr Geld auf anrüchige oder auch herzzerreißende Weise verdienten, dass ich das für mich nicht wollte. Ganz zu schweigen von denen, die in ihren öden Jobs dahinsiechten, bis sie ein Bore-out-Syndrom kriegten. Dazu kam noch eine Reihe weiterer lähmender Ansichten über den Zusammenhang zwischen Geld und Unmoral. Es war ein Wunder, dass ich nicht in Mülleimern nach Essensresten wühlen musste. Schließlich wurde mir klar, dass ich den Fokus nicht nur aufs Geldverdienen verlagern, sondern auch meine Abneigung gegenüber vollen Konten überwinden musste, wenn ich selbst eins wollte. Von da an tauchten die Selbsthilfebücher in meiner Wohnung auf und die Namensschilder an dem obligatorischen, demütigenden Platz auf meiner linken Brust. Später heuerte ich meinen ersten Coach an. Damit trieb ich meine Kreditkartenschulden ins Unermessliche, weil ich mehr Geld berappte, als alle meine Schrottkarren zusammengekostet hatten. Aber innerhalb der ersten 6 Monate verdreifachte sich mein Einkommen, weil ich eine Online-Beratung für Schriftsteller anbot. Mittlerweile ist sie so erfolgreich, dass sie mir die Mittel und den Luxus ermöglicht, frei durch die Welt zu reisen. Ich kann tatsächlich überall schreiben, sprechen, Musik machen und Menschen in allen möglichen Bereichen beraten. Dabei greife ich auf viele Konzepte zurück, bei denen ich früher die Augen verdreht habe. Jetzt bin ich ganz versessen auf sie. Um Ihnen dabei zu helfen, ebenfalls Ihre Ziele zu erreichen, verlange ich im Laufe dieses Buches einiges von Ihnen. Zum Beispiel ein paar ziemlich verrückte Sachen zu akzeptieren. Ich bitte Sie darum, unvoreingenommen zu sein. Nein, bei nochmaligem Überlegen möchte ich Ihnen ins Gesicht brüllen: Seien Sie unvoreingenommen, sonst können Sie es gleich vergessen. Ich meine es ernst, das ist wichtig. Schließlich war es Ihr eigenes Verhalten, das Sie in die Lage gebracht hat, in der Sie sich jetzt gerade befinden. Und wenn Sie von dieser nicht sonderlich begeistert sind, müssen Sie offensichtlich etwas ändern. Wenn Sie ein Leben führen wollen, wie Sie es noch nie geführt haben, müssen Sie Dinge tun, die Sie noch nie getan haben. Es ist mir egal, ob Sie sich gerade für einen Versager halten oder nicht. Die Tatsache, dass Sie lesen können und genügend Zeit und Geld für dieses Buch aufgebracht haben, zeigt, dass Sie anderen gegenüber schon einen Vorsprung haben. Deswegen müssen Sie weder Schuldgefühle haben noch weinerlich werden oder sich überlegen fühlen. Doch es ist etwas, was Sie zu schätzen wissen sollten. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Sache wirklich anzugehen, machen Sie sich klar, dass Sie in einer guten Position sind. Sie können der Welt so richtig zeigen, wie großartig Sie sind. Und genau darum geht es im Grunde. Wir brauchen kluge Leute mit viel Herz und kreativem Kopf, die kundtun, welche Mittel, Ressourcen und Unterstützung man benötigt, um etwas zu bewirken. Wir brauchen glückliche und zufriedene Leute, die sich geliebt fühlen, damit sie ihren Frust nicht an sich selbst, ihren Mitmenschen, unserem Planeten oder an Tieren auslassen. Wir müssen von Menschen umgeben sein, die Selbstliebe, Fülle und Wohlstand verströmen, damit wir künftigen Generationen keine blöden Überzeugungen einpflanzen wie »Geld ist schlecht« oder »Ich bin nicht gut genug« oder »Ich kann nicht so leben, wie ich es gern möchte«. Geniale Menschen müssen in der Lage sein, ungehindert und auf großem Fuß ihre Bestimmungen zu leben, damit sie anderen, die ebenfalls aufwärts streben, als Inspiration dienen können. Meine erste Aufforderung an Sie lautet: Glauben Sie daran, dass wir in einer Welt der unbegrenzten Möglichkeiten leben. Es ist mir egal, ob Ihr Körper ein einziger Beweis dafür ist, dass Sie Tag und Nacht Essen in sich hineinstopfen. Oder finden, dass die Menschheit von Grund auf böse ist. Oder dass Sie nicht einmal dann einen Mann halten können, wenn Sie an ihm festgekettet wären. Glauben Sie trotzdem, dass alles möglich ist. Schauen Sie einfach, was passiert. Was haben Sie denn zu verlieren? Wenn Sie dieses Buch, nachdem Sie es gelesen haben, für Schwachsinn halten, können Sie zu Ihrem lausigen Leben zurückkehren. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Zweifel zu ignorieren, die Ärmel hochzukrempeln, ein paar Risiken einzugehen und sich ganz auf die Sache einzulassen.